Heute besteht glücklicherweise zumindest in westlichen Gesellschaften eine wachsende sexuelle Freiheit. Dennoch bestimmen die uralten Narrative von Exklusivität und Treue weiter, wie wir uns das Verhältnis der Geschlechter erzählen. Das im 18. Jahrhundert aufkommende romantische Liebesideal gesteht zwar jedem Menschen eine Liebe zu, knüpft ihr Gelingen aber weiter an sexuelle Exklusivität. Dieses Narrativ, wähle deine Liebe genau aus und bleibe dabei, wurde zur vorherrschenden Schablone unserer amourösen wie sexuellen Vorstellungen und gleichzeitig unserer populärsten Geschichten. Die Monogamie an sich bestimmt die narrative Liebe ohnehin, quer durch alle Genres und Zeitalter. Von den ersten Kindergeschichten an über Disney, verbotene Liebe bis hin zu Shakespeare, von Hollywood bis zum aktuellen Chart-Hit. Wenn wir von Liebe sprechen, erzählen wir in 99% der Fälle von Monogamie oder ihrem Scheitern. Andere Beziehungsmodelle erfahren zwar in den vergangenen Jahren einen gewissen medialen Aufschwung und in Serien wie You, Me, Her von 2017 oder Filmen wie Pietro Almodovars Vicky Cristina Barcelona von 2008 wurden strukturell offenere Dreieckskonstellationen verhandelt. Die Norm ist und bleibt aber ganz klar die sexuelle wie emotionale Exklusivität, quer durch nahezu alle Kulturen und Bevölkerungsschichten. Gleichzeitig bleibt das Risiko des Scheiterns von Beziehungen enorm hoch. Scheidungsraten von über 40% sind für westliche Gesellschaften völlig normal. Das Fremdgehen bleibt sowohl als reale, aggressive Regelverletzung wie auch narrativer Topos hoch im Kurs und trotz der im Westen vorherrschenden Wahlfreiheit auf dem Heiratsmarkt sind die Menschen, die ihre monogame Beziehung wirklich jahrzehntelang glücklich, ohne Lug und Betrug, ohne existenzielle Krisen oder innere Entfremdung leben, in der Minderheit.